Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns in der Folge 112. Das trifft es auch so ein bisschen auf das, was wir so in der letzten Woche alles so erlebt haben. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze wieder, ja, immer noch in meinem kleinen Studio in Kopenhagen in der Nähe von Malmö. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel, die bereits wieder zu Hause in Wiesbaden ist. Hallo Sonja. Hallo. Ach, Kopenhagen. Wie schön. Ja, die Sonne scheint. Ich weiß nicht, wie warm es draußen ist. Bin jetzt noch nicht draußen gewesen. Werde jetzt gleich noch mit ein paar Leuten zum Smørrebrød essen gehen. Und ja, dann werde ich heute noch den Tag hier so ein bisschen in Kopenhagen verbringen, auch noch unsere jetzige Folge hier gleich noch dann auch noch in die Postproduktion schicken, muss dann alles in die Post, das wird dann frankiert und wird dann ans Internet geschickt und dann könnt ihr das dann gleich um 0 Uhr dann in euren Podcatchern finden, so wie ihr es jetzt gerade vorfindet, wenn ihr uns hier hört. Ja, wir binden nochmal all das ab, was wir, ja, ich würde mal sagen, so die letzten 2-3 Tage noch so hier so in Malmö erlebt haben. Hier ist ja einiges noch irgendwie halt passiert. Ja, ich weiß es ja, Sonja, du hast ja auch mit dem werten Kollegen Marco Schreuder im Pressezentrum, glaube ich, das Finale verfolgt. Wie war denn da die Stimmung? Erstmal jein, ja, jein, haben wir. Also er war in der Halle bei den Acts und kam dann wieder, weil er geschrieben hat. Also okay. Deswegen war so halb. Ja, die Stimmung, ach, die Stimmung im Pressezentrum, da legst du gleich los mit einem Thema. Das ist ja für mich immer, jetzt muss ich gleich alle runterziehen, dass ich mag es einfach nicht. Also es ist schön, wenn irgendwie gute Stimmung ist während so einem Contest, alle freuen sich da drauf. Aber was ich halt wirklich nicht mag, ist so dieses, dass alles dann übertönt und überbrüllt wird und ja, ich meine, sie haben ja zumindest in der Theorie versucht zu trennen zwischen Fanmedien und den akkreditierten Medien, also etablierten Medien, die eben nicht nur Song Contest spezifisch irgendwas machen. Und selbst das war völlig egal. Also die Italiener, als die gefeiert haben, die standen da fast bei mir auf dem Tisch und so. Und dann waren wirklich, also es waren irgendwie Leute neben mir. Ich habe ja auch nicht direkt geschrieben. Ich habe ja nichts live geblockt oder so. Ich habe mir das ja nur konzentriert angeguckt. Das heißt, ich hatte ja jetzt auch nicht in dem Sinne aktuell was zu tun. Aber die neben mir, ich weiß nicht, was die so gedacht haben, dass sie machen, aber eigentlich sind die ganze Zeit dahin gelaufen, wo irgendeine Gruppe zu einem Song gefeiert hat. Dann haben sie die gefilmt und dann haben sie sich während der leisen, ruhigen Songs, haben sie sich da das laute Gebrülle, das Gefilmte gegenseitig gezeigt. ich verstehe es einfach nicht und es ist einfach, ach, ich weiß nicht. Ich werde damit leider nicht warm und ich würde so gerne damit warm werden und meine Begeisterung ist ja dann so eher nach innen, das habt ihr ja alle gemerkt, jetzt die mit mir unterwegs waren. Aber das ist dann doch ein bisschen zu anstrengend. Man kriegt halt auch nicht alles mit, dann, was so passiert. Das ist auch immer schwer, weil alles so überbrüllt wird, aber Deswegen, es war natürlich voll wie die Sau, das war ja klar. Das ist ja dann so, soll es ja auch sein. Ja, ja. Deswegen ist es doch nochmal was ganz anderes, wenn man es alleine daheim und vielleicht sogar noch mit Kopfhörern guckt oder so. Ja, aber war interessant, das auch mal wieder zu haben. Und du hast bestimmt eine bessere Zeit gehabt, weil du warst in der Halle. Ja, also ich glaube, das ist so ähnlich wie bei euch im Pressezentrum. Wenn man einen guten Platz haben will, muss man wahrscheinlich sogar schon eigentlich gleich kurz nach der Öffnung reingehen, weil sonst kriegst du am Abend irgendwie keinen guten Platz mehr vor den großen Bildschirmen. Und so ähnlich ist es in der Halle auch. Ich habe mich auch wieder mit meinen Leuten da getroffen aus unserer Hamburger ECG Gruppe. Wir waren noch irgendwie um 14 Uhr oder so noch kurz was essen und haben uns dann tatsächlich so um 14:45 dann in die Schlange gestellt. Da gab es sozusagen da musste man durch so ein Zelt praktisch, das war so der erste Durchgang, der wurde dann so um 17 Uhr geöffnet oder ich glaube sogar schon um 4:30, meine ich. Ich glaube, da haben sie uns eher reingelassen. Und und dann ist halt die Wartezeit weitaus länger, als nachher sozusagen das ganze Finale irgendwie dauert. Aber man erarbeitet sich dadurch halt so eine gewisse Pool-Position, sag ich jetzt mal. Wobei man am Ende, wir haben eigentlich im Grunde genommen wieder am selben Ort gestanden, nämlich praktisch neben diesem Kamerakran links von der Bühne. Ich glaube auch ungefähr die Leute, die es nur vom Fernseher verfolgt haben, können das so ungefähr, glaube glaube ich, orten. Wir waren nicht wieder wie beim ersten Halbfinale ganz vorne. Da war es tatsächlich wieder so, dass man unsere Tür wieder vergessen hatte. Wir haben jetzt natürlich so gedacht, okay, die können es jetzt nicht irgendwie zwei Abende hintereinander immer vergessen. Aber ich glaube, es war strategisch immer die Tür, die sie erstmal zulassen, damit nicht zu viele Massen von oben runterströmen auf die Treppe und sich womöglich einer noch irgendwo halt irgendwie was bricht oder so in diesem, ja, ich will mal doch sagen, Handgemenge, weil jeder sich sagt, einmal im Jahr will ich ganz vorne und so weiter. Das will ich natürlich auch. Und letztendlich haben wir dann irgendwie so festgestellt, naja, aber selbst am Stehplatz, selbst wenn man etwas weiter hinten steht, man kann immer noch eine ganze Menge sehen. Ganz viele Dinge kann man nicht gut sehen, weil man eben halt nicht die Draufsicht hat. Die haben wir ja dann eher so, wenn wir dann in der Probe immer jeweils einen Tag vorher drin waren, dann sieht man noch mal ein bisschen, was passiert auf der Bühne, auf diesen LEDs und so weiter irgendwie. Dann guckt man sich das hinterher noch mal im Fernsehen irgendwie halt an und dann baut sich das zusammen. Also man muss das eine sagen, das ist ja dieses Gefühl, man ist da live dabei, aber man muss sich auch immer klar machen, es ist eine Fernsehsendung, ganz bestimmte Dinge. Also ich sag mal, die Schweden sieht man halt erst ab Minute 2 dann richtig auf der Bühne und ähnlich ist das auch vielleicht bei Olli Alexander, wenn man irgendwie seitlich an irgendwo sitzt oder so, kann man ihn eigentlich in dieser Box fast überhaupt nicht sehen. Und das sind natürlich so Dinge, ja, das ist dann halt genau darauf zugespitzt auf den Fernsehauftritt und letztendlich stimmen ja die Zuschauer vor dem Fernseher ab und nicht die in der Halle. Und insofern ist das halt trotzdem immer wieder ein schönes und tolles Erlebnis. Was natürlich wieder nicht so toll war, waren die Buhrufe im Publikum. Das war auch ziemlich ordentlich. Wir haben versucht, da immer so ein bisschen gegenzuklatschen. Beinahe wäre ich auch ein bisschen in ein Handgemenge irgendwie auch reingekommen, nicht wegen dem Gebuhr, sondern da meinte jetzt plötzlich einer, er müsste sich vordrängeln und jetzt mir jetzt sagen, nee, da ist jetzt kein Platz mehr für mich, wo ich so gedacht habe, es ist dann ein bisschen heikel geworden. Ich habe dann lieber gesagt, ja, sorry, tut mir leid und so irgendwie, aber irgendwie, und er hat dann versucht noch so ein paar Mal mich in den Rücken zu boxen und hat so neben meinem Ohr immer ganz laut geklatscht und so weiter. Aber ich bin ja bei solchen Sachen immer sehr stur, lass mich da nicht drauf ein. Und irgendwann haben die Leute dann auch keinen Bock mehr und lassen mich dann auch in Ruhe. Und insofern ist das halt, Also mir geht es heute so ein bisschen so, ich habe mir auch, falls sich Leute vielleicht wundern, ein bisschen, ich habe etwas belegte Stimme. Ich habe mir, glaube ich, auch ein bisschen eine Erkältung geholt. Und das zwar wohl schon irgendwie beim zweiten Halbfinale. Da lief wohl irgendwie so eine Art Klimagebläse, damit die Geräte wahrscheinlich so ein bisschen kühl bleiben. Und da habe ich mir wohl irgendwie was geholt. Irgendwie, ich habe gestern eigentlich die ganze Zeit eigentlich hier viel geschlafen, ein bisschen hier noch im Internet so ein bisschen recherchiert, wie ist es denn so weitergegangen und so weiter. Und die Stimme ist heute etwas belegt. Aber ich muss auch sagen, sonst bin ich nach so einem ESC eigentlich immer nur sehr kaputt, aber eigentlich auch sehr, sehr glücklich. Aber dieses Mal kommt auch so eine gewisse Erschöpfung irgendwie durch, die einfach auch so ein bisschen durch die ganzen Geschehnisse so der letzten 2-3 Tage bis zum Finale irgendwie halt passiert sind, die ich einfach auch sehr, sehr schade finde. Und ich glaube, hinter den Kulissen bei der EBU, bei den Mitgliedssendern, die werden noch vieles auszudiskutieren haben. Da wird sich wahrscheinlich noch sehr viel Diskussion irgendwie auch geben. Geht das dir auch so, dass du auch so völlig matt und erschöpft, nicht nur von der Arbeit, sondern auch so von diesem Drumherum bist? Ja, voll. Also ich meine, so, wir klingen heute alle nicht gut. Ja. Niemand, der da am Samstag und die ganze Woche war, klingt heute irgendwie gut. Lasst euch da nichts erzählen. Ich muss das auch auf so vielen Ebenen noch verarbeiten. Und da sind, glaube ich, auch viele Ebenen dabei, die wir jetzt heute natürlich nicht besprechen, weil sie hier gar nicht reinpassen. Wirklich angefangen damit, dass ich zum ersten Mal wieder in Kopenhagen war, seit diesem kurz vor Corona komischen Vorentscheid und so. Also so Sachen kommen dann auch noch mit drauf. Und ja, deswegen bin ich auch noch völlig matschig eigentlich. Und da bin ich nur 12 Stunden heimgefahren gestern. Also ja, das war auch, ja, die A7 hat sich gezogen wie der Intervall-Act von Lorraine. Also, ja. Ja, ich hörte gestern noch die Abschlussfolge von ESC Update. Marcel Stober hatte auch so eine so eine Feierstimme so. Der hatte auch schon so ein bisschen so einen heiseren Ton irgendwie halt drauf. Der hat wohl, glaube ich, auch nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Aber ja, es geht ein bisschen auf die Gesundheit. Und vor allen Dingen, ich bin immer ganz froh. Ich nehme ja immer so die Woche danach immer noch so ein bisschen noch auch Urlaub irgendwie, weil es ist auch immer so schwierig, sich dann auch ins normale Leben wieder hinein zu integrieren. Man ist da so in dieser Bubble. Also dieses Jahr war ich tatsächlich so ein bisschen in der Bubble. Also, dass ich dann auch mal eben halt so ja, in der Halle war mit den ganzen Fans und so weiter, dann hat man noch mal so ein bisschen so einen kleinen, kriegt man auch noch so eine Atmosphäre mit, wie es dann in der Halle ist. Wir haben uns ja die Proben auch die ganzen drei Male dann auch in unserem Panel mit Dr. Eurovision und Marco Schreuder, du warst dabei, ich war dabei und wir haben uns da immer schön in diese Probe reingesetzt und so. Und ja, das war irgendwie auch ganz schön. Und also es war so ein schöner Wechsel. Und ja, wenn es also viel Arbeit macht, ist es ja irgendwie ganz schön, aber wenn das da so, ja, so ein bisschen wie so ein Mühlstein, so diese Geschehnisse sind, dann ist das natürlich auch irgendwie alles nicht so schön. Ich habe gestern noch im Nachgang, weil ich wollte mir das Finale dann nochmal im Fernsehen irgendwie halt anschauen, ich habe es dann tatsächlich mit Schulz und Böhmermann mir angeguckt. Da hatte ich dann so ein bisschen den Mix. Die beiden kriegen einen ganz guten Dreh hin, sozusagen auch das Ganze rund um diese Buhrufe um Israel und Iden Golan und so weiter. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz schön, weil ich das dann natürlich auch, also ich fand es sehr, sehr unangenehm. Und vor allen Dingen habe ich mich jetzt dann auch noch so gefragt, wenn ich mir so eine teure Karte besorge für das Finale, das ist ja schon schwer genug, das zu bekommen. Vielleicht sind die Leute auch anders an die Karte rangekommen, keine Ahnung. Aber dann verwende ich doch nicht unbedingt mein ganzes Herzblut darin, um da irgendwelche Künstler auszubuhen. Es gab ja sogar auch Buhs, als zum Beispiel Deutschland ja auch Punkte vergeben hat für Israel und so. Ich fand das irgendwie ganz, ganz furchtbar und ganz schlimm. Und ja, also. Es waren ja nicht die einzigen Buhrufe. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Ja, ja, dann bleiben wir doch gleich mal dabei irgendwie. Wer hatte noch Buhrufe gekriegt? Martin Österdahl hat Buhrufe gekriegt. Ich weiß nicht, hast du mitgebuht? Hast du eine teure Karte gekauft, um Martin Österdahl Nein, auszubuchen? also muss ich, also da genauso das Gleiche. Ich habe an der Stelle nur so gedacht, okay, das geschieht dir recht. Und ich glaube, die meisten Buhrufe waren natürlich rund um die Disqualifikation rund um Joost Klein aus den Niederlanden. Ich hatte noch gesehen in dem Jury-Finale, da war ich noch dabei, unsere Folge zu schneiden, habe dann so den letzten Rest geguckt. Da lief dann noch Kaleen und dann ging es irgendwie auch in Richtung, ja, hier Voting und so weiter. Und da war im Text noch, dass Petra Mierde ihn noch angekündigt hat, da ist unser Europapa. Das war natürlich irgendwie Wasser auf die Mühlen derer, dieses natürlich zu Recht auch, naja, also ich sage nicht zu Recht, sondern die das einfach scheiße fanden. Und das haben sie dann natürlich im Finale dann nicht mehr gehabt, ist ja auch ganz klar. Aber ich habe noch so gedacht, Junge, das geschieht dir recht, weil es geht ja, also mir, ich sag mal so, ich habe innerlich gebuht. Und ich muss sagen, es geht mir dabei nicht nur darum, was jetzt mit den Niederlanden passiert ist, sondern in den letzten Jahren immer mal wieder auch Intransparenzen, weil irgendwelche Punktevergaben nicht richtig gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch noch irgendwas die nächsten Tage hören. Die Abstimmung Rest of the World, da gab es ja auch irgendwie, das kam dann auch erst verspätet, so wurde das gestartet. Diverse andere Entscheidungen, die so intransparent laufen, wie wir sie bei Jan-Ola Sand irgendwie nicht hatten. Und ich muss sagen, vielleicht muss es dann einfach auch mal Zeit sein, dass dieser Mann vielleicht auch mal seinen Hut nimmt, weil der EBU ist ja, finde ich, so total alles aus den Händen geglitten, was aus den Händen zu gleiten ist. Und vieles, was da aus dem Ruder gelaufen ist, ist dann auch wirklich geht auf den Nacken der EBU und damit ja auch zu vorderster Front an Martin Österthal. Und ich finde, er hat es zu Recht, ist er ausgebuht worden, muss ich ehrlich sagen. Ja, er hat es hier ansonsten auch ganz schön verpisst aus allem. Also normalerweise gibt es ja auch immer wenigstens mal eine Pressekonferenz mit der EBU. Gab's nicht. Dann Fragen haben die ja irgendwie auch nicht beantwortet, die an sie gestellt wurden anderweitig, ja, und immer alles irgendwie so schön abgebügelt, und dann sollte es sogar die Big Five PK, die ist dann auch ausgefallen, wo ja vielleicht auch mal irgendwer irgendwie was hätte sagen können. Die haben sich komplett da zurückgezogen und gehofft, dass ihnen nicht alles um die Ohren fliegt. Ich meine, am Ende ist ihnen zum Glück auch nicht alles um die Ohren geflogen, aber es ist, die müssen sich da trotzdem einiges gefallen lassen und anhören lassen jetzt, weil, also, diese Politik des Nichtsagens in vielerlei Hinsicht. Und dann ist es auch immer so, wohin kommunizieren sie und so, weil das können wir vielleicht auch mal dazu sagen. Es gab einen WhatsApp-Presseverteiler sozusagen für die Zeit. Da konnte man sich anmelden, wenn man im Pressezentrum war. Und dann gab es selten, aber es gab auch mal Updates. Die meisten Updates war eigentlich hier nochmal Clarification, wer darf wie viele Sekunden von irgendwas filmen und zeigen und auf welchen Kanälen und so. Und ansonsten, ich meine, mit Joost, da haben sie dann mal irgendwann was geschickt und dann war auch nicht klar, was schicken sie dahin. Manche Sachen haben sie nur dahin geschickt, andere Sachen haben sie dann auch per Mail geschickt, also irgendwie an die ganze akkreditierte Presse per Mail. Und es war alles so absolut intransparent, wann kommt da jetzt was, wo, wen kann man ansprechen, wer sagt mal irgendwas. Es war eine Katastrophe. Also es ist nicht, dass ich das nicht abgezeichnet hätte. Man muss es einfach trotzdem immer wieder sagen, es war eine Katastrophe. Ja, um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuführen, letztendlich gibt es ja immer noch keine wirkliche richtigen Beschreibung des Tathergangs. Aber wir haben ja am Freitag in der Mittagsprobe ja gesessen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, doch Joost Klein hat ja noch, glaube ich, in der Probe an der Flaggenparade ja noch teilgenommen, ne? Das war doch, glaube ich, so. Ja, das war, weil da haben wir am Ende, waren wir ja auch nicht mehr sicher. Also ich war mir dann sicher, ihn gesehen zu haben und andere nicht mehr, und dann ging alles durcheinander. Ja. Nee, also dann würde ich es nämlich auch nicht behaupten, weil ich kann mich auch... Nee, war er, am Ende okay. Hieß es dann, er war. Und okay. Ich meinte aber auch, ihn gesehen zu haben. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber gut, dann soll er also auch da an der Flaggenparade, weil man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was man da so irgendwie behauptet. Ich weiß gar nicht, Marco sagte dann auf einmal, wir waren so schon bei Start Nummer 7 oder 8, so, sagen wir, wo ist denn eigentlich Joost Klein gewesen? Der war doch eigentlich auf der 5, ne? Und er hat dann auch irgendwie seine Kanäle da irgendwie mal angeschrieben und so weiter. Und ja, dann gab es irgendwie ein es gab einen Zwischenfall, glaube ich, hieß es ja erst nur, so ganz ominös, und er würde jetzt halt nicht an der Probe teilnehmen, und er hat ja dann auch nicht am Juryfinale dann teilgenommen, abends um 21 Uhr. Da haben sie dann den Auftritt vom zweiten Semifinale dann eingeblendet, damit die Jurys überhaupt irgendwas zu bewerten haben. Und nun soll jetzt halt rausgekommen, oder nun gibt es eine Seite, sage ich jetzt mal, die dann eben, wo es dann heißt, also ein weibliches Produktionsmitglied soll ihn wohl gefilmt haben. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich gar nicht jetzt genau raus, ob es wirklich eine Kamerafrau war, sondern irgendwie ein weiblicher Produktionsmensch, sage ich jetzt mal, die ihn dann gefilmt haben soll, was er nicht wollte, und er hätte sie dann wohl entweder verbal oder vielleicht auch handgreiflich oder so irgendwie bedroht. Und daraus entwickelte sich jetzt halt eine Untersuchung. Da hat sich dann wohl auch die Malmöer Polizei dann letztendlich auch mit eingeschaltet. Mehr weiß man, also ich glaube, bis heute erstmal nicht. Daraufhin hat man dann eigentlich auch relativ spät noch, ich glaube erst am Samstag, dann entschieden, Joost Klein zu disqualifizieren, die Niederlande zu disqualifizieren, beziehungsweise die Niederlande durfte weiterhin mit abstimmen. Aber es hatte, war jetzt alles ein bisschen ominös und im Nebel. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergegeben oder gab es jetzt da noch irgendwelche anderen Feinheiten? Aber mehr weiß man da, glaube ich, im Moment nicht, ne? Wir wissen ja wirklich nicht so viel. Also was der niederländische Sender dann ja noch gesagt hat, dass es... Also das kann man vielleicht auch ganz gut erklären. Er war ja der Letzte im Halbfinale, ist als Letztes aufgetreten. Und in dieser Performance da am Abend, in dieser Jury-Show, die Jury ja nicht mehr bewertet, aber es ist ja einfach, also diese, obwohl, nee, es war die, Quatsch, jetzt rede ich Quatsch, war die Live-Show. Aber jedenfalls ist es ja so, dass die dann in den Proben gehen die meistens nicht in diesen Green Room, außer in der Jury-Show. Und dann, aber natürlich müssen sie in der Live-Show müssen sie in diesen Green Room gehen. Und da er jetzt der Letzte war, musste er sich dann halt beeilen. Also, weil der will ja trotzdem auch noch gefilmt werden, dann im Schnelldurchlauf, wie er im Green Room feiert. Da musst du dich halt wirklich beeilen. Das hat man in anderen Proben gesehen, dass sie es gar nicht immer geschafft haben, so schnell darüber zu kommen. Und das müsste dieses Setting gewesen sein, wenn ich den niederländischen Sender richtig verstehe, dass er halt als Letztes von der Bühne ist und sich dann beeilen wollte Richtung Green Room, um da rechtzeitig hinzukommen. So, und in diesem Setting ist es dann irgendwie passiert. Ja, und also es war dann wirklich, es war so lange unklar, wird er an der Jury-Show teilnehmen. Da kam dann diese Nachricht, kam glaube ich 20 Minuten, bevor die losging. Und soweit ich das gehört habe, wurde es dann in der Halle durchgesagt, ja, er wird nicht auftreten, wir werden ein Video einspielen und so. Gut, müssen sie auch, also was heißt müssen sie, sie haben vieles nicht gesagt, aber müssen sie ja sagen, okay, das wird gleich nur auf der Leinwand zu sehen sein, sozusagen für das Publikum vor Ort. Und ja, dann waren wir lange im Unklaren. Aber da kann ich mir jetzt wiederum vorstellen, dass das wird wirklich, also ich glaube jetzt nicht, dass die ewig vorher, bevor die uns das mitgeteilt haben, da eine Entscheidung hatten. Da wird es hinter den Kulissen mega abgegangen sein. Was machen wir? Was sagt die Polizei? Also weil die Polizei hätte ja auch, wenn die schnell gesagt haben, ach, da gibt es da überhaupt keine Anhaltspunkte oder so, dann nehmen sie ihn wieder mit rein. Also das ist, an dieser Diskussion möchte ich jetzt auch nicht beteiligt gewesen sein. Ich hätte sie gern gehört, aber ich glaube, da ging es richtig ab und was machst du in so einer Situation? Und sie hatten ja auch nicht viel Zeit da zu entscheiden und so. Und das ist ja auch, also eigentlich, es ist ja auch einmalig. Ich meine, wann ist sowas schon mal vorgekommen? Du hast ja keine Referenz, was machst du in so einem Moment? Also da kommt auf einmal die Polizei und ermittelt gegen einen deiner Teilnehmer. So, hä? Ja. Und dann der niederländische Sender, der war ja am Ende auch echt sauer. Also die stellen das ja auch anders dar, dass es da jetzt nichts Relevantes irgendwie passiert ist. Also das war schon eine sehr seltsame Situation. Und ich weiß nicht, man kann die EBU für vieles ankacken. Dafür, dass sie jetzt Joost rausgenommen haben, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob man sie so sehr ankacken kann. Klar, wie gesagt, der Sender stellt es andersrum dar. Aber ich meine, die werden sich auch die Alternativen durchdacht haben. Ja, was machst du? Du nimmst sie mit rein und wenn sich dann jetzt irgendwie dann ergibt, okay, das war wohl doch schlimmer. Und natürlich glaubst du doch auch deinem Produktionsmitglied, wenn sowas sagt. Warum sollte sich das so jemand ausdenken und so? Also da sind wir ja wieder wir kommen da ja auch in strafrechtliche Bereiche dann irgendwann. Und ob das strafrechtlich relevant ist, das ist ja nicht zu klären in dieser kurzen Zeit. Ja, genau. Ja. Und genau vor dem Problem stehst du dann. Und aber, weißt du, am Ende gewinnt er das Ding. Hätte er nicht, sage ich jetzt. Aber ja, dass die theoretische Möglichkeit besteht, ja. Oder bestand, ja. Dann musst du ihn aus dem Ergebnis rausnehmen. Und dann alles wieder neu. Und wie lange dauert so eine Ermittlung? Und also, aber sie werden das natürlich nicht ohne Anhaltspunkte ihn rausgenommen haben. Und ja, also, aber es war eine super beschissene Situation für alle. Ja, ich glaube, es wäre ein bisschen... Wir alle rätselhaft und... Ja, ja. Es wäre ein bisschen einfacher gewesen, wenn es im ersten Semifinale passiert wäre. Dann hätte man noch ein paar Tage mehr Zeit gehabt. Dann hätte man noch eine bessere Regelung. Aber so war das ja sehr dicht aneinander. Und man weiß ja manchmal, solche Ermittlungen können ja manchmal 2-3 Jahre dauern. Also das ist natürlich auch nicht so einfach, dann so schnell zu lösen. Ne? Ja, und die nächste Katastrophe, und da kommt aber wieder die Kommunikation ins Spiel. Das ja so lange hieß es ja nur ein Vorfall und alles, was du eben auch beschrieben hast. Dass so Spekulationen durch die Decke geschossen sind eigentlich. Also ich hab sowieso versucht, mich von sowas fernzuhalten. Ich lese dann irgendwie wirklich nur die, wie soll man sagen, die öffentlich-rechtlichen oder so, die seriösen Sachen. Aber wenn dann Fanseiten sind mit sowas ja eh überfordert, die denken, sie müssen irgendwas schreiben und das dann geht's vor allem so in Fanforen und so, was da alles an mich zugetragen wurde oder was Leute im Pressezentrum auf einmal für Spekulationen hatten, die natürlich auch andere Delegationen irgendwie dann mit reingebracht haben und da und dann mit denen und da und keine Ahnung. Und natürlich ist dann auch Israel wieder ganz vorne dabei. Weil es ja auch diesen Moment in der PK am Vorabend gab, vielleicht müssen wir das nochmal kurz beschreiben, als Israel diese unsägliche Frage bekommen hat, von wegen, glaubt ihr nicht, dass ihr uns hier alle in Gefahr bringt, indem ihr hier seid? Was als Frage halt eigentlich auch nicht geht. Und der Moderator meinte dann eben zu, vor allem Eden Golan, ja, musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Und dann zischte irgendwie Joost von der Seite, why not? Also so, war schon so in die Richtung. Und daran sich aufhängend gab es dann natürlich auch viele Spekulationen, ja, das war irgendwie ein Streit zwischen Joost und Israel und so, weißt du? Also und das wurde dann auch so hochgejatzt und da glaubte jemand das und da glaubte jemand das. Und auch da war, glaube ich, dann erst bei der, als sie wirklich die Disqualifikation dann rundgeschickt haben, da haben sie noch mal reingeschrieben, ganz klar, es hatte nichts mit anderen Delegationen zu tun. Es ging hier um ein Crewmitglied. Und auch das halt dann relativ spät eingefangen. Und da war das wirklich alles nicht schön. Also es ist so, wie gesagt, weil da auch, ich habe das Gefühl, dass Fanseiten sind damit sowas überfordert. Natürlich vor allem Internet, also was Leute dann da rausballern an irgendwelchen Spekulationen und so, da sind wir auch wieder an schlimmen Stellen, die da meinen, sie müssten alle was mit reinwerfen. Und das war an dieser Nummer dann auch mega unangenehm. Und wenigstens hat die EBU das geschafft, dann da in ihre Disqualifikation das noch reinzuschreiben. Weil ich hätte denen auch zugetraut, dass sie das auch noch komplett offen lassen. Und dann würde uns das jetzt immer noch total um die Ohren fliegen. Ja, war jedenfalls alles ein bisschen unschön. Und ja, das ist es. Aber ich glaube, dann kommen wir jetzt mal zu den schönen Dingen der ganzen Veranstaltung. Ich wollte noch einen kleinen Disclaimer machen. Mir ist das schon irgendwie aufgefallen. Letztes Mal wollte ich das schon sagen. Auch bei Bambi Thug ist mir neulich irgendwie rausgerutscht. Ja, sie hat ja auf der Bühne und so. Das ist jetzt für uns alle immer ein bisschen schwierig. Aber auch ich bemühe mich natürlich immer darum, auch dieses Nonbinäre und die Pronomen zu lassen und so weiter. Das wollte ich nur noch mal einführen. Und nichtsdestotrotz hat ja der erste, das ja die erste non-binäre Person einen Eurovision Song Contest gewonnen, nämlich Nemo mit The Code. Nemo hat es tatsächlich geschafft, wahnsinnig viele Stimmen auf sich zu vereinen und mit der Performance zu überzeugen. Und das finde ich ganz, ganz groß. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Du, glaube ich, auch, ne? Das kann ich mir... Ja, voll, ich, glaub ich, voll. Ja, voll. Ne? Unser Gast gleich am Anfang. Ja, ja. Gleich, kurz nach Bekanntgabe. Könnt ihr gerne noch mal hören, mein Interview. Ja, aber toll. Also, wir haben ja eben schon, wenn man noch so ein bisschen die Entstehung dahin beschreibt, das war ja keine schöne Stimmung irgendwie vor dem Finale. Also überhaupt diese ganze Unruhe, die aus so vielen verschiedenen Stellen kam, mit Jost dann natürlich noch mehr. Und man wusste irgendwie gar nicht, fliegt uns jetzt hier der ganze Contest um die Ohren. So, also das ist so, diese Stimmung war ja auch so ein bisschen, dass man wirklich nicht wusste, was passiert da jetzt. Und dafür lief das Finale dann ja eigentlich ganz gut durch. Und am Ende, als es diesen Splitscreen gab, Kroatien, Schweiz, waren, glaube ich, alle schon mal erleichtert. Ja, ja. Ja, und dann war es toll, dass es Nemo geschafft hat halt. Also das war, wie erwartet, natürlich über die Jurypunkte geregelt. Also nicht, dass das Televoting jetzt super schlecht gewesen wäre, aber es war halt hauptsächlich der Sieg bei den Jurys, der das dann am Ende gebracht hat. Ja, toll. Also die Schweiz ist ja nach den Proben irgendwie so ein bisschen abgesackt in den Wettquoten. Da hat man schon gedacht, oh, ob das reicht. Ich habe ja eher bei der Performance gedacht, so, oh, ob das reicht, weil ich hatte ja schon beschrieben, dieses Gekippel da auf diesem Ding, dass man eher so mitfiebert mit der Performance und dann gar nicht mehr auf den Rest achtet. Und dann hat es aber halt diese Minute, also alles, was nach dieser Zeile My Heart Beats Like a Drum kommt, das ist ja einfach nur wow. Also es ist ja dann so dieses Schwebende zu diesen hohen Tönen und so, das ist ja mega, das ist ja einfach, das ist ja auch visuell so toll und stimmlich brauchen wir gar nicht drüber reden, hat ja alles gepasst. Und dass du damit halt schon Jurys irgendwie in der Tasche hast, war klar und zum Glück auch genug vom Televoting und ach, das war schön am Ende. Das war auch so, das war irgendwie so wholesome, fand ich dann. Und was auch schön war, weil du hast ja eben auch Bambi Thug erwähnt, ja, Sechster übrigens am Ende Irland, also haben wir auch nicht gedacht, also gerade am Anfang so der Saison, wo alle gesagt haben, das ist das schlimmste Lied überhaupt und Irland wieder nicht im Finale, Platz 6, wow, Respekt. Und aber die hatten ja auch so eine Connection, die beiden, das hat man ja gesehen, also ich glaube selbst als die Jurys sich gegenseitig Punkte gegeben haben, sind die sich ja auch schon in die Arme gefallen. Und dann als Nemo musste dann natürlich nochmal auf die Bühne, nochmal hier die Sieger-Performance nochmal bringen, dann aber ohne Scheibe. Bambi kam dann reingelaufen und übergab ihm diese Krone, diese, weiß gar nicht, da diese so ein Dornkron war das, ja, genau. Mhm. Ja, und das war so eine tolle Verbrüderung und die ganze Welt hat zugeguckt, wie einfach zwei non-binäre Personen da stehen und das feiern. Und das war. Das hatte für mich irgendwie so eine unglaubliche Wirkung. Das war so toll, weil es gerade auch, wenn man so an diese ikonischen Momente denkt, in dieser queeren Hinsicht, weiß ich nicht, dann nimmst du Dana mit Diva, als sie da gewonnen hatte, ja, und wirklich als Figur was dargestellt hat, was damals irgendwie der Zeit voraus war, das irgendwie zu haben und so. Also, und dann auch Conchita ja auch, war ja auch irgendwie so eine Figur. Und das war aber jeweils so, die standen da alleine. Die haben sich quasi so alleine in diesen Wind gestellt und das so als Person alles abgekriegt und was dargestellt und natürlich auch so das Role Model für Leute gewesen. Und in dem Fall war das nicht eine Person, sondern es waren zwei. Und das hatte doch mal, das hatte noch mal mehr Kraft irgendwie. Also weil dann hocken halt diese Kasper, die sich das einmal im Jahr angucken und motzen, was wollen die denn alle und so, die sitzen dann halt da und merken, okay, wir gucken uns jetzt nicht hier so in Anführungszeichen einen Freak an, sondern guck mal, das normalisiert es ja noch viel mehr. Da sind jetzt nämlich zwei. Und das war so ein Moment, der mir irgendwie so beim Zugucken total gut getan hat. Ja, das war toll. Einfach alleine dieser, das haben die Schweden ja ganz gut aufgelöst. Es öffnete sich ja wieder hinter dieser LED-Wand auch der Green Room und alle anderen feierten da von der Brüstung aus und man hat tatsächlich drauf verzichtet, nochmal diese Scheibe aufzubauen. Nemo hatte die Bühne für sich ganz alleine und das ist natürlich, das war ganz groß. Nemo ist ja noch dieses Strass-Mikrofon ja noch kaputt gegangen irgendwie. Verstehe aber auch nicht, warum man das dann auf so einem dünnen Gestänge irgendwie, das müsste man ja eigentlich mit irgendwas innen verstärken, damit das irgendwie nicht andauert. Es ist ja, glaube ich, nicht das erste Mal gewesen, ja, dass das kaputt gegangen ist. Also da müssen Sie, also Herr Österdahl, auch da müssen Sie noch mal ran. Da müssen Sie noch mal was anderes modellieren. Und noch mal ein bisschen Paketband ausmachen. Ich sag's ja immer wieder, also die Bühne hat's ja schon vorweggenommen, wer den ESC dieses Mal gewinnt. Also insofern ist das ja mit dieser kreuzförmigen Bühne ist natürlich schon ein Vorwegnehmen auf den Sieger und es hat natürlich tatsächlich geklappt. Aber ich muss auch sagen, am Ende des Tages war dann auch diese Geschichte mit The Code mit dieser Performance auch schön, schlicht, aber trotzdem erkennbar. Also dieses so, man könnte aus der Bahn fallen und so. Und Nemo hält sich da trotzdem immer wieder mit akrobatischen Bewegungen darauf, fällt nicht runter. Und wenn das jetzt wie in dem Video gewesen wäre, durch mehrere Räume laufen und so weiter, hätte sich das Ganze tatsächlich auch ein bisschen verloren. Also das ist, glaube ich, auch das Manko gewesen von dem Zweitplatzierten, von Baby Lasagna, der ja auch ein ernstes Thema behandelt hat. Aber da hat es sich tatsächlich auf der Bühne mit diesen vielen Elementen und so weiter, mit den Tänzern und so weiter, wirklich in sich verloren. In der Halle war wirklich große Stimmung. Aber letztendlich hat sich das wahrscheinlich bewahrheitet, dass das Einfachste dann meistens immer das Beste irgendwie halt auch ist. Und zu Recht hat Nemo dann letztendlich dann gewonnen. Ja, und wir hatten den Sieger schon hier im Podcast. Das ist natürlich auch schön. Ja. Könnt ihr mal sehen. Mich hat es auch noch gefreut, dass auch die Ukraine so weit vorne gekommen ist. War ja so mein persönlicher Favorit für diese Saison. Oh, das war so toll. Und das war wirklich auch, also im Grunde ja auch eher schlicht, aber trotzdem sehr bedeutungsschwanger und mit zwei ganz tollen Künstlerinnen. Und insofern auch da einfach auch ganz, ganz großartig. Und und letztendlich für die Liebhaber dieses Beitrags, auch selbst bei Frankreich muss man es auch sagen. Aber ja, gut, haben wir ja auch schon erzählt, sind wir ja auch nicht jetzt so. Oder da muss ich aber noch was dazu erzählen, weil du hast ja die Generalprobe dann nicht gesehen, weil du schon in der Schlange standest. Und ich habe die Generalprobe, eigentlich, ich habe auch nicht so viel gesehen, weil ich war dann auf dem Weg zum Pressezentrum und bin ins Pressezentrum gekommen. Das war kurz bevor Frankreich da seine Generalprobe, also im Durchlauf, bevor Frankreich dran war. Und dann ist er da aufgetreten halt wieder mit seinem hier erst liegen und dann bla und dann blub und hier Bodennebel. Und dann kommt ja dieser glorreiche Moment, in dem er so vom Mikro weit weggeht. Und da geht ja auch die Musik komplett weg. Und in der Generalprobe kam dann wieder dieser Moment, die Musik ging komplett weg und er ist aber nicht weggegangen vom Mikro und hat nicht gesungen, sondern hat dann so eine kurze Ansprache gehalten. Und das war so relativ belanglos, so von wegen hier, wir United for Love und United for Music und so. Also es war jetzt keine politische Ansprache sozusagen, aber man hat gemerkt, er hat einfach irgendwie was auf dem Herzen und will das jetzt einfach mal loswerden. Und das hatte für mich dann irgendwie so eine Kraft. Also das Problem war, man hat natürlich wieder fast nichts gehört, weil eben in diesem Moment die Musik setzte aus und das ganze Pressezentrum wieder und dann hast du erstmal nicht mehr gehört, was hat er überhaupt gesagt. Aber es war dann wirklich nur so, wir hier von Music, United for Love, also sowas war das dann halt. Aber das war so, da hast du wirklich gemerkt, fand ich, in diesem Moment, unter welcher Anspannung da alles stand. Also natürlich die Künstler sowieso in dem Moment, die arbeiten monatelang auf diesen Moment hin und jetzt sind sie in der Generalprobe. In der Generalprobe sind eh alle immer runtergerockt und kommen vielleicht auch gar nicht in ihren Kostümen und so und gehen das noch einmal durch, weil sie jetzt schon 100-mal durchgegangen sind und sich einfach auf den Abend konzentrieren wollen und so. Und du hast ihm aber angemerkt, dass er da irgendwie jetzt gerade mal was loswerden wollte. Und das war, für mich lag da viel mehr Seele drin als in diesem ganzen Lied, ehrlich gesagt. Also deswegen, da dachte ich für einen ganz kurzen Moment, Alter, hast du gerade eine echte Gänsehaut und das bei Frankreich, jetzt ist wirklich zu Ende. Ja. Aber, jetzt hat er es geschafft. Ja, aber das war wirklich auch so ein Moment, so okay, wow, was passiert hier gerade und unter was für einer Anspannung steht diese ganze Veranstaltung und steht er dann auch in diesem Moment. Und ja, aber auch da haben wir danach wieder irgendwie so, ich glaube, mehr Marco als ich hat dann irgendwie so durchgeguckt, was die Fanmedien da draus gemacht haben. Da waren dann auch wieder einige mit, hier spricht sich für Palästina aus, was weiß ich was, hat er halt definitiv nicht gemacht. Ja. Also es ist so, was man da dann wieder reininterpretiert, das war halt einfach nur so, ja, also er hatte, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl, was wir alle haben, so jetzt kannst jetzt bitte, können wir jetzt bitte hier zusammen eine Musikshow feiern und so. Und das war so ein kraftvoller Moment und das in so einer Generalprobe. Also ich meine, hätte ich mir die komplett angucken wollen, wäre ich ja entweder früher ins Pressezentrum oder hätte es komplett daheim im Online-Zentrum geguckt. Aber da habe ich auch nicht mitgerechnet, aber da haben wir dann mal kurz alle auf den Bildschirm geguckt und gedacht, wow, was passiert denn jetzt hier? Das wollte ich nur noch mal einwerfen, weil das vielleicht auch ganz gut zeigt, ja, wie es dann auch den Künstlern ging in diesen Momenten. Ja, es haben sich ja auch tatsächlich auch, muss man ja auch sagen, es gab auch Künstler, die sich einfach auch mal dieser ganzen Sache auch entzogen haben und sich da auch jetzt wirklich, das Schlimme an der ganzen Israel-Geschichte ist ja auch, man wird ja so gezwungen, sich so auf eine Seite zu stellen und das ist ja auch Quatsch. Also meine ganz persönliche Meinung ist, was mich an der ganzen Sache so ein bisschen ärgert mit den Palästina-Free-Anhängern, sie blenden halt komplett aus, dass es den 7. Oktober gegeben hat. Und das finde ich schlimm. Alles andere kann man ja wirklich diskutieren. Und das finde ich halt, wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, als Künstler sollte man sich da auch tatsächlich so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte auch raushalten. Aber einige meinten sich ja dann doch da irgendwie entsprechend positionieren zu müssen. Und das ist natürlich, gut, und einige, es gab ja schon eine ganze Reihe, die dann so schlau waren und gesagt haben, hier, ich will jetzt meinen Auftritt so gut wie möglich dann im Finale auf die Bühne bringen und lasst mich dann damit in Ruhe und wir können vielleicht hinterher irgendwie drüber sprechen oder so. Und das hat das Ganze ja dann auch noch so anstrengend irgendwie halt gemacht. Ja, vielleicht können wir es jetzt dann an der Stelle auch sagen, Israel ist Fünfter geworden. Also wir waren ja jetzt schon gerade eh im Ranking da gerade unterwegs. Ich glaube auch, dass da bei der EWU dann ein Aufatmen war. Also weil wenn Israel das jetzt noch gewonnen hätte und wenn sie sagen, die dürfen teilnehmen, dann da haben die auch das Recht zu gewinnen, ganz klar, weil sonst darfst du sie nicht teilnehmen lassen. Dann wäre das halt so gewesen, dann hätten die Leute dafür votiert, man hätte das dann so annehmen müssen. Aber es hätte eine riesen Diskussion gegeben, es hätte das Gemaule gegeben, wie auch immer. Und die EBU hätte dann ein richtiges Problem gehabt, weil wo richtest du es dann aus, ist ja das Erste. Also kannst du Sicherheitslage, kannst du es da ausrichten? Wer will es mit Israel ausrichten? Wer nimmt überhaupt teil, wenn Israel das ausrichtet? Also das wäre mega schwer geworden. Also das heißt nicht, dass es dann unmöglich geworden wäre, jemals wieder ein ESC auszutragen. Aber ich glaube, das wäre derbe anstrengend geworden. Und zwar für uns alle. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, ganz gut. Ich meine, die sind irgendwie Fünfter geworden. Ein mega Televoting-Ergebnis. Jurys nicht so dolle, außer unter anderem in Deutschland, aber da waren, glaube ich, alle erstmal aufgeatmet, dass das jetzt nicht auch noch passiert ist, weil das wäre im Nachgang wirklich viel, viel Arbeit geworden. Ja, und in der Top 10 ansonsten Irland auf der 6, Italien auf der 7, Armenien auf der 8, Schweden auf der 9. Und ja, überraschenderweise auch Portugal auf der 10, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und ja, und was natürlich auch hier kann man sagen, es ist nicht ein ESC wie jeder andere. Deutschland hat Punkte gekriegt. das erste Land war die Ukraine. Da kriegten wir 7 Punkte von den Jurys. Da habe ich noch gesagt, Mensch, so viele Punkte haben wir noch nicht mal in einem Contest immer manchmal gekriegt. Und es waren nicht doll, aber ich würde mal sagen, nicht jedes Land, aber wir haben so doch von der überwiegenden Zahl der Länder immer irgendwie Punkte gekriegt. Auch selbst wenn es manchmal nur ein Punkt war. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und es hat sich ja auch bewahrheitet, wie die Kollegin Riegel ja auch schon prophezeit hat, dass es halt ein Jury-Entry irgendwie auch ist. Und das hat sich ja auch bewahrheitet. Wobei ich muss mal sagen, ey, liebes europäische Ausland, irgendeiner von uns, von euch hätte doch nochmal einen Punkt dazugeben können und dann wären wir dreistellig. Aber naja, der Kandidat hat 99 bei den Punkte. Jurys. Bei den Jurys. Also insofern, ja, gut. Aber ich hatte ich habe so mit 60 Punkten aus dem Bereich da so gerechnet, aus dem Jurybereich und jetzt sind es 99 geworden. Tolle Leistung. Ich habe dann so von Weitem, habe ich da auf der Ecke, wo die Deutschen auch saßen, gesehen, nachdem das soweit auch mit der Punktevergabe durch war, die sind sich alle in den Armen gelegen. Ich glaube, da sind ganze Felsen irgendwie runtergefallen vom Herzen, dass da wahrscheinlich zu Hause erstmal nicht mehr so viel. Und vielleicht kann man ja auch sagen, es ist tatsächlich wie damals auch bei dem Statement in Liverpool gesagt wurde, Mensch, wir haben jetzt hier so ein bisschen den Weg geebnet für die Nächsten und das ist vielleicht jetzt passiert und dieser ESC, um diesen ESC auch mal zu gewinnen, ist auch eine Reise, die über mehrere Jahre geht und vielleicht haben wir sozusagen so einen ganz kleinen Spalt in der Tür mal öffnen können, dass man vielleicht so einigermaßen mal so eine Idee davon hat, in welche Richtung das gehen könnte. Ich finde es großartig. Ich hätte es nicht gedacht, weil für mich war es so ein bisschen, dass ich dachte, ja, das ist aber so ein Song, wie wir ihn in den letzten Jahren immer irgendwie zum ESC geschickt haben, aber dann doch immer wieder abgestraft wurde als ganz normal und so weiter. Aber da muss man dann tatsächlich sagen, dass Isaac das wirklich gerissen hat, trotz Song, würde ich jetzt mal sagen. Was wäre das jetzt erst gewesen, wenn der wirklich einen außergewöhnlichen Song noch dabei gehabt hätte? Also insofern, ich habe da auch schon mal bei Spotify neulich schon mal so ein bisschen reingeklickt. Er hat schon auch ganz gute Titel und die sind weitaus besser als das, was wir da jetzt in Malmö mit All Is On The Run irgendwie gesehen haben. Aber ich bin da auch sehr, sehr froh, weil ich glaube, die entsprechenden Medien konnten nicht ihre Artikel aus der Schublade ziehen. Wofür bezahlen wir eigentlich Rundfunkgebühren und wir sind ja schon wieder Letzter, bla bla bla. Und ich finde, Platz 12 ist jetzt schon mal eine schöne Ausgangspositionen für die nächsten Jahre. Das finde ich auf jeden Fall. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe es vorausgesagt. Ja. Also gut, wobei 12, weiß ich nicht, aber also mir war klar, dass er nicht Letzter wird damit, weil das Juryfutter ist einfach und das habe ich nach dem Vorentscheid gesagt, der wird im Vorentscheid die Jurys gewinnen, das war mir sofort klar. Es ist vielleicht immer noch nicht der typische ESC-Song, aber es hat halt wirklich rausgerissen, wie gut er gesungen hat. Also, boah, ne? Also im Juryfinale und im Finale dann ja auch. Also er hat dann noch 18 Punkte drauf bekommen vom Publikum. Das ist jetzt nicht so viel, aber da haben andere auch weniger bekommen. Und das, also einfach dieser Gesang. Also ich habe auch nicht so viel Feuer gebraucht, aber selbst das hat dann nicht so abgelenkt. Das ist einfach so hingenagelt, diesen Song. Und ja, war dann halt super, ne? Also ich meine, das ist von den Jurys, wie du schon gesagt hast, kamen immer weiter Punkte. Und ich bin ja wirklich, also ich bin ja irgendwie die Letzte, die so in Verdacht gerät, da irgendwie so nationalistisch eingestellt zu sein und Deutschland kriegt Punkte und so. Aber es irgendwie hat es mich gefreut, weil alle das so abgeschrieben haben. Also weil alle so gemotzt haben, nachdem er da gewonnen hatte, wird ja eh wieder Letzter und bla bla blub und so. Und wahrscheinlich hatten auch diese ganzen Empörungs-YouTuber, wo man dann irgendwelche Thumbnails sieht, von wegen der NDR versagt schon wieder und ich erzähle euch mal, was beim ESC falsch läuft und was Deutschland machen müsste und so, dass die jetzt heute alle einen langweiligen Tag haben, weil sie nicht wissen, worüber sie reden wollen oder ob sie jetzt vielleicht zu einer Ostexperten werden müssen. Das finde ich dann schon cool. Also es hat mich dann sehr gefreut. Außerdem habe ich noch eine Wette gewonnen, also von daher alles super. Ja, nee, also und ich sehe das ja bei einigen anderen Ländern ja auch, die sich da jetzt, also wir waren ja eben gerade bei Frankreich. Frankreich hat sich in den letzten Jahren auch ganz schön gewandelt und ist immer weiter nach vorne gekommen. Beim Junior ESC ist Frankreich mittlerweile sowas wie Schweden, also die gewinnen das fast jedes Mal und da scheinen im Sender Leute zu sein, die da kontinuierlich Aufbau betreiben und das irgendwie immer, das ist eine Sache, die lässt sich nicht innerhalb einer Saison machen und ich glaube, dass da der NDR sich vielleicht jetzt auch wirklich auf so einen Weg begeben hat. Es gibt noch viele Baustellen, es gibt auch eine Baustelle, die vor und nach dem Finale stattfand, mehr sage ich dazu nicht. Weil mir die Zeit jetzt dafür zu schade ist, darüber zu reden. Und am Vorentscheid kann man noch ein bisschen was drehen, aber ich glaube, wenn man sich eher darauf konzentriert, wir wollen beispielsweise in den nächsten 5 Jahren das Ding gewinnen, dann tut sich da auch was. Oder wenn ich auch, haben wir auch eben gerade gesprochen, aber ist auch so eine Großmacht geworden, nämlich auch die Niederlande haben auch kontinuierlich an einem Sieg hingearbeitet und es dann geschafft. Und ich sehe das auch bei der Schweiz mittlerweile. Die haben jetzt mittlerweile den ESC auch mal jetzt wieder gewonnen, nach vielen Jahren, nach, ich glaube, 1988. Und das war früher auch mal so ein Land mit ganz armen Beiträgen. Und das ist jetzt wirklich seit 5, 6 Jahren, kommen da wirklich auch ganz gute Beiträge. Also das ist schon, und da muss man drauf hinarbeiten, das läuft nicht von heute auf morgen. Und wenn das vielleicht so der Anfang einer schönen Reise ist und wir vielleicht die Welt auch mal wieder nach Hamburg, nach München, Berlin oder Köln oder so einladen können. Hannover, liebe Hannover Grüße, zum Doktor. Beispiel. Ja, also die haben auch eine große Halle. Also insofern. Ja, und ich meine, das als Info von halb hinter den Kulissen. Also es war ja dann so, nach dem Finale kamen ja dann auch die Deutschen nochmal raus für ein Statement. Das verlinken wir auch gerne, das habe ich auch komplett online gestellt, was Isaac dann so gesagt hat. Und da war natürlich die Delegation auch drumherum dabei und du hast ihn so angemerkt, wie erleichtert ja, die ja, waren. Klar. Also die mussten ja in den letzten Jahren dann immer irgendwelche schlechten Ergebnisse erklären und so haben sie einfach Isaac hingestellt, der dann einfach wieder Isaac war in der Runde und da seine Späße, seine Derben gemacht hat und einfach nur auch total zufrieden war. Und ja, da hast du schon gemerkt, was da für eine Anspannung abgefallen ist, aber völlig zu Recht halt auch, weil ich meine, mit dem 12. haben sie vielleicht auch selbst nicht gerechnet. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie gedacht haben, dass sie wieder Letzter werden, weil ich glaube, das Gefühl hatten sie dann schon auch. Also da werden sie wahrscheinlich auch das Gefühl von mir gehabt haben, dass so, ja, wozu hast du eine Jury, eine Fachjury, die genau auf sowas guckt und genau auf so Gesangsqualität auch, dann kannst du die auch abschaffen, wenn die sowas nicht honoriert. Aber dass sie mit 12 sind sie vielleicht selbst auch ein bisschen überrascht worden. Tja, jetzt wird vielleicht alles auch mal ein bisschen ruhiger und dieses Geschrei auch von irgendwelchen Internet-Johnnies jetzt mal ein bisschen stiller. Das kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass man mal ein Jahr lang mal Letzter ist, ne? Aber es war jetzt schon in den letzten Jahren so oft, dass man sich da schon mal fragen muss, sag mal beim NDR, was macht ihr da eigentlich irgendwie? Ihr werdet gut bezahlt und warum kriegt ihr das nicht hin, einen 3-Minuten-Song ordentlich auf die Bühne zu bringen, dass der irgendwo zumindest irgendwo im Mittelfeld stattfindet? Das kann natürlich immer mal sein, dass man irgendwie falsch liegt und sagt, wir wollen, also das ist ja mal dieses, wir wollen mal was wagen, ja, da kann man aber auch mit auf die Schnauze fallen und so. Aber das ist schon, es erspart uns zumindest jetzt die Artikel, die jetzt so nach dem Finale irgendwie halt dazu rauskommen. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz, ganz schön. Nicht so gut abgeschnitten haben, hat auch Österreich mit Kalin, die dann auch tatsächlich in Anführungsstrichen nur 24 Punkte irgendwie bekommen hat. Also 5 Punkte von den Jurys und 19 vom Televoting. Ist ja überschaubar, aber ich würde mal sagen, jetzt auch nicht super überraschend, ne? ne? Nicht überraschend. Ich habe gewettet, dass Deutschland vor Österreich landet. Ja. Deutschland ist vor Österreich gelandet. Marco, ganz liebe Grüße. Ich erwarte dich. Was muss Marco jetzt machen? Er muss mich besuchen. Ah, okay. Ja, schön. Es ist natürlich keine, es ist keine Strafe. Nee, genau, ich mein, genau. Andersrum hätte ich ihn in Wien besuchen müssen. Mhm. Müssen stimmt auch nicht. Dürfen, dürfen ist das Wort. Aber auch da war ich so sicher, dass ich eine Wette eingegangen bin. Ja, also ich könnte jetzt auch sagen, mich hat er ja auch schon besucht. Das stimmt nicht ganz, aber er hat eine Hamburg-Tour gemacht im März und wir waren zusammen in der Oper. Und war auch alles sehr, sehr schön. Wir haben auch vorher irgendwie schön was gegessen und so weiter. Und mit Marco kann man sich ja auch immer schön austauschen. Auch schöne Grüße. Er wird jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder in Wien sein. Und ja, aber das mir tut's natürlich auch tatsächlich leid. Also da kann ich irgendwie keine Häme, was ja manche österreichische Twitterer ja auch gerne machen, weil Deutschland dann immer so gerne ein bisschen rumhetzen. Oh, und das wird ja wohl wieder nix und so. Also, aber was natürlich sehr, sehr traurig war, ich habe es dann hinterher, Marco und du, ihr habt es mir ja dann noch erzählt, als ich aus der Halle kam und noch in die Pressekonferenz irgendwie halt ging, dass es ja einen kleinen Hänger gab bei der Übertragung, also wirklich in dem entscheidenden Moment, wo die Tänzer dann Kalin so in die Lüfte warfen und so, und da ist das Bild einfach dann eingefroren. Gut, kann natürlich passieren, ist natürlich sehr, sehr unglücklich für den entsprechenden Moment, auf den man da wirklich da ein ganzes Jahr lang gearbeitet hat. Das ist natürlich dann wirklich sehr, sehr schade. Also das ist dann... Ja, es ist super beschissen. Also ich dachte erst, es wäre so ein Aussetzer in der Übertragung im Pressezentrum. Das kann ja auch immer mal vorkommen. Und dann aber Marco hatte dann gleich, was weiß ich, wie viele Nachrichten von Leuten, die das am Fernseher auch gesehen haben. Und dann war klar, dass das halt in der gesamten Übertragung ist und jetzt natürlich auch in, weiß ich nicht, in jedem Real Life und in jedem Einzelclip ist ja überall dieser Fehler jetzt drin. Und wir hatten das letzte Mal gesagt, okay, Österreich hat jetzt eher Glück mit der Running Order, dass sie nicht wieder auf der 1 stehen, sondern dass sie ganz am Ende stehen. Ja, jetzt hatten sie doch wieder Pech, aber ich glaube, in dem Beitrag, da werden sie im Nachgang da jetzt weniger traurig sein, als es das letztes Jahr war mit dem Startplatz 1 für einen Song, der ja eigentlich höher gehandelt war. In dem Fall hat es jetzt wahrscheinlich nicht so einen großen Impact gehabt, es ist aber trotzdem scheiße. Ich meine, wie du gesagt hast, du bereitest so eine Tanzperformance ewig vor und dann mitten in irgendwelchen tollen Figuren sieht das kein Mensch, weil einfach niemand kann was dafür, weil einfach die scheiß Technik in dem Moment nicht am Start ist. Super ärgerlich. Naja, wobei ich fast schon so dachte, ja, vielleicht war es aber dieses Mal auch wieder unvorteilhaft für Österreich, weil das Juryvote ist ja schon geöffnet worden mit Startnummer 1. Kalin ist als letztes und vielleicht haben da die Leute schon ihre ganzen Stimmen aufgebraucht und dann kommt irgendwie nichts mehr an. Also das könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein. Also ich finde diese Entscheidung, es war ja, ich glaube, es war doch im Lena Jahrgang, wo man das auch schon gemacht hatte. Oder es war 2011, ich weiß nicht mehr, irgendwann in dem Zeitraum. Und man hatte das eigentlich auch, ich glaube, schon fast ein Jahr danach wieder eingestellt. Und ich finde auch zu Recht. Also ich finde, lass die Zuschauer erstmal in Ruhe alles durchgucken und mit dem ersten Schnelldurchlauf macht man dann die Votes irgendwie halt auf. Weil es hat natürlich so ein Geschmäckle gehabt, ja, Schweden hat durch Zufall Start Nummer 1 gezogen, aber das mit der Regel kam erst hinterher. Da könnten Verschwörungsmythologen irgendwie sagen, oh, dann haben das die Schweden jetzt extra so hingedreht, damit sie dann möglichst viele Punkte haben. Gut, hat ja auch nicht so ganz geklappt, wenn man sich da die Punkte anguckt. Aber ich glaube, das ist schon für die, die in der Startreihenfolge ganz zum Schluss auftreten, kann das, glaube ich, auch nachteilig sein. Also, man weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen, aber ich denke irgendwie, ja, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, sollte man fürs nächste Jahr sich vielleicht auch wieder überlegen. Es wäre so witzig, Entschuldigung, dass ich das sage, aber es wäre so witzig, wenn sie es jetzt einfach wieder einkassieren und nächstes Jahr einfach Österreich wieder auf die 1 setzen. Ja, genau. Ja, super. Ja gut, dann sind auch mal andere dran, ne? Das ist ja dann irgendwie... Ja, ich war dann am Ende nochmal, ich bin dann noch kurz ins Pressezentrum reingelaufen, habe euch ja nochmal guten Tag gesagt und bin dann nochmal in die Pressekonferenz von Nemo nochmal reingegangen. Hat auch nicht so wahnsinnig lange gedauert, bis Nemo dann kam. Was mir aufgefallen ist, war dann an der Stelle, in dieser Sieger-PK wird ja immer an das Siegerland da gibt es so eine, ja, so ein kleines Heft oder so eine Mappe. So ein Pflichtenheft wird dann an das Siegerland übergeben. mit dem Angebot, den ESC im nächsten Jahr austragen zu dürfen. Was mich gewundert hat, bisher hat das Martin Österdahl immer gemacht. Und es kam dann jemand von der Reference Group. Das ist so eine zwischengeschaltete Ausschuss, der besteht aus Organisatoren vom vergangenen ESC, vom jetzigen und auch, ich glaube, ich meine, dass Alexandra Wolfslast vom NDR da, glaube ich, auch mit drin ist. Und das hatte mich so ein bisschen gewundert, na, wollte er sich da so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und will da jetzt auch gar nicht weiter so vor die Kamera antreten. Also das hatte ich dann noch so wahrgenommen. Und und dann war es halt, ich bin da eigentlich reingegangen, um nochmal irgendwie aufzuschnappen, ist da noch irgendwas in Richtung so mit Niederlande, mit Israel. Es war dann irgendwie eine Frage, kam dann auf in Richtung, wie er denn das jetzt findet mit den Niederlanden und so weiter. Da hat sich aber Nemo dann nicht aus dem Fenster gehängt und hat dazu gesagt, dazu möchte ich jetzt irgendwie auch nichts sagen. Was ich auch sehr, sehr schlau finde. Ich glaube, all diese Sachen, die da so drumherum gelaufen sind, da sollte sich dann der Sieger auch tatsächlich so ein bisschen raushalten. Und dann ist das halt, aber gut, war eine nette PK. Nemo war auch immer noch so völlig durcheinander und das ist auch alles ganz klar. Nemo hatte übrigens auch eine neue Trophäe, also es gibt davon wohl irgendwie 10 oder so im Schrank. Also haben sie dann wohl nochmal so, ja, die schwedische Flagge da nochmal draufgeklebt und nochmal ein neues Strass-Mikrofon Nemo in die Hand gedrückt. Das war dann irgendwie auch noch ganz nett. Ging aber nicht so wahnsinnig lange. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so war die PK, dann war sie dann auch durch. Und dann muss ich sagen, dann war ich auch durch und bin dann auch nach Hause gefahren. Es war dann irgendwann, ich glaube, es war 4 oder so, glaube ich, dass ich dann im Bett lag und irgendwie, man ist dann doch immer noch aufgedreht und guckt dann noch mal irgendwie, macht sein Notebook auf und ja, gibt's denn noch irgendwas und so. Aber es ist dann auch irgendwann, dass man sagt, so, jetzt muss auch mal Schluss sein und das war's dann irgendwie auch. Ne? Ja, ich war so dumm, ich habe mich da noch hingesetzt und weitergeschrieben und so. Und hab aber vergessen, dass die irgendwann zumachen. Da haben die irgendwann uns alle rausgekehrt, obwohl wir noch am Schreiben waren. Und dann hatte es, weiß ich nicht, da muss ich 50 Minuten oder so auf meinen Zug warten. Super, ja. Und stand dann da alleine am kalten Bahnsteig und hab irgendwie aus Langeweile, Verzweiflung, Beschäftigungslosigkeit angefangen, noch mit diesem Isaac-Statement-Video noch ein bisschen rumzucutten und dann noch, weiß ich nicht, noch eine TikTok-Version draus zu machen und so und hab dann für Twitter einfach nur so aus Scheiß noch so ein 10-Sekunden-Clip meme-mäßig irgendwie rausgehauen und jetzt ist dann vergleichsweise mein Twitter-Account explodiert danach. Also ich nutze den ja kaum noch, aber da sind sehr viele drauf angesprungen, das war sehr witzig. Aber bis ich im Bett war, hat's dann auch ewig gedauert. Und man hätte die ganze Nacht durchschreiben können, weil es gab ja genug, aber irgendwann muss auch mal fertig sein. Ja, ich glaube, als ich gegangen bin, hatte ich noch so auf die Uhr geguckt, habe so gedacht, eigentlich müsste das Pressezentrum doch schon längst zu sein, weil soweit wie ja, ich weiß. Ja, hättest du das mal laut gesagt. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich hatte in Erinnerung, um 2 machen sie das zu. Und es war dann ja schon, warte mal, wann bin ich denn weg? Ich bin mit dem Zug um 2:44, ja gut, es war dann kurz nach 2. Also dann hatte ich so gedacht, ja gut, dann machen sie wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde länger, aber dann wird es wohl irgendwann auch Schluss sein. Eigentlich macht es auch Sinn, das Ding irgendwie, weiß ich nicht, bis um 5 oder 6 aufzuhaben, weil wir sehen das ja jetzt bei diesem ESC, es gab noch ganz viele Lagen und man hätte da auch wahrscheinlich noch viel tun können. Aber mit mir sind halt auch eine ganze Reihe von Leuten mit dem Zug um 2:45 nach Kopenhagen gefahren. Die hatten alle diese Umhänger noch um. Und dann wusste ich, ach ja, das sind jetzt die ganzen, weil die Zuschauer, die waren alle schon weg. Das war dann, die waren dann schon mit den Zügen 1-2 Mal davor. Ich hätte noch gedacht, dass sie tatsächlich noch ein paar Züge mehr einsetzen, aber sie haben tatsächlich diesen Stundentakt durchgehalten. Und es war auch so schweinekalt auf diesem Bahnhof. Es gab zwar so einen kleinen Pavillon, wo man reingehen konnte, wo es dann wohl ein bisschen, aber ich habe dann auch, nee, habe ich jetzt keine Lust und so, jetzt komm endlich mal. Und der Zug hat dann nochmal 5 Minuten Verspätung gehabt und so in solchen, wenn das so dunkel, so kalt, so spät ist irgendwie, dann ist ja jede Minute Verspätung ist ja irgendwie eine Zeitverschwendung und aber noch gut nach Hause deswegen gefunden. Bin ich froh, dass ich Mobilvideos schneiden gelernt habe. Ja, das ist auch gut. Ja, was nehmen wir mit von diesem ESC? Erstmal, gut, wir wissen, nächstes Jahr geht's in die Schweiz. Ich habe mich selber noch nicht damit beschäftigt, was es mich kosten würde. Es sagen ja alle, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wohl in Basel stattfindet. Das soll wohl ganz günstig sein, weil es dann in diesem Dreiländereck ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, auch auf deutscher Seite werden die Preise mit Sicherheit jetzt schon irgendwie angezogen worden sein. Also muss man aber auch mal gucken, erfahrungsgemäß. Man muss nicht unbedingt jetzt schon gleich Hotelzimmer buchen. Man kann da auch noch ein bisschen abwarten. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie sich das alles so weit entwickelt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die Schweizer das dann auch austragen werden. Und ja, wir werden mal schauen. Also aller Voraussicht nach werde ich da auch wahrscheinlich wieder vor Ort sein und mir das anschauen. Aber es ist ja noch locker, zumindest so ungefähr so ein Dreivierteljahr hin, bis man das dann entscheiden muss. Oder ein halbes Jahr, ungefähr etwas mehr als ein halbes Jahr. Und dann gucken wir mal, wie sich das irgendwie ausgeht. Ich weiß gar nicht, wie ist das? Du musst ja dann, glaube ich, gar nicht so weit fahren, ne? Oder wie weit ist das da von dir? Wenn das jetzt so Basel oder überhaupt Schweiz wäre? Ja, ach, naja, so bis zur Grenze, keine Ahnung, gut 3 Stunden, 3, 4 Stunden. Mhm, siehst du, ja. Auf jeden Fall nicht so weit wie Malmö, ja, kann genau. Ich euch aus meinem müden Kopf heute genau, sagen. Genau, das wäre jetzt bei mir umgekehrt dann in dem Falle dann. Mhm, okay, ja, muss, aber ist ja mal gut, dass es auch immer so quer, kreuz und quer durch Europa geht, mal da, mal da. Ja, aber Sonja, die Frage nochmal auch an dich, was hat uns dieser ESC, was hinterlässt er bei uns? Was hinterlässt er bei dir? Ich krieg's noch nicht zusammen, ganz ehrlich. Es war, ich war jetzt das erste Mal seit langem wieder vor Ort und überhaupt erst mal 2 Wochen da. Deswegen fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Vergleich, den ihr anderen dann eher habt. Aber es war schon sehr chaotisch, also mit allem drumherum und so. Und es ging nicht wirklich vorrangig um Musik an vielen Stellen. Also es war... Ich weiß nicht, ob sie diese Duckhaltung und dieses konsequent so tun, als wäre es unpolitisch, obwohl es das natürlich nicht ist. Auch ein Sieg von Nemo ist nicht unpolitisch, weil zum Glück erwähnen wir ganz oft hier non-binär und dadurch wird das immer mehr ein Thema und immer mehr normalisiert und das sind alles politische Vorgänge. Es ist egal, wie das runtergeredet wird und das ist auch gut so und es soll es auch sein und so dieses so weg und hat nichts mit Politik zu tun. Nein, alles hat irgendwas mit Politik zu tun. Und das müsste vielleicht endlich mal aufgegeben werden, weil dann hat man das Gefühl, man kommt irgendwie in so eine Bubble, die versucht, Dinge wegzudrängen, die man nicht wegdrängen kann. Und das wirklich in jeder Hinsicht. Und das Gefühl bleibt bei mir irgendwie zurück. Oh, und ansonsten, keine Ahnung, ganz viele andere. Aber es gab auch wieder tolle Musikbeiträge und Sachen, die mir am Ende gefallen haben, die mir am Anfang vielleicht nicht gefallen haben, auch umgekehrt ein bisschen und so. Und das bleibt ja auch, das war ja auch da und das lässt sich auch zum Glück nicht wegdiskutieren. Es war ja, trotzdem hatten wir ja dann auch noch eine Musikshow, die ja auch gut was dargestellt hat. Und deswegen ist es, für mich ist es immer noch ein bisschen viel. Das hat man jetzt, glaube ich, auch an dieser Folge gemerkt, dass wir versuchen, da ungeordnet zusammenzuwerfen. 100 Gedanken zu jedem Thema. Aber es war, wenn man es jetzt einfach so mit einem blöden Wort zusammenfasst, es war auf jeden Fall sehr interessant. Also was da so alles passiert ist vor Ort und auch so. Es wurde nicht langweilig und natürlich bin ich dann auch noch so aus der alten News-Journalisten-Schiene von früher, dass ich denke, okay, das ist jetzt vielleicht vom Gefühl her für jemanden, der da so mitfiebert in so einem Contest jetzt echt anstrengend, aber es ist doch interessant, weil Sachen passieren, weil vielleicht auch Sachen passieren, die in den Jahren sonst nicht passieren. Also jetzt gerade auch so eine Disqualifikation hatten wir noch nie oder so. Das ist, da passieren mal Sachen, die sind unvorhergesehen. Die sind halt nicht schön in so einem Fall, aber es ist für mich auch so eine Spannung drin und das ist trotzdem in dem Job dann ja auch wieder interessant. War das jetzt völlig durcheinander? Finde ich gar nicht. Also ich glaube, ich greife das nochmal so ein bisschen auf. Ich bin ja nun, was Journalismus angeht, ja wirklich auch ein Laie. Und man stellt dann auch wirklich dann so fest, man macht dann seinen Blog, seinen Podcast oder was auch immer. Und man muss sich auch tatsächlich ein bisschen darauf einstellen, dass nicht nur tralala und was hat sie denn für ein Kleid an und so, sondern dass solche Dinge auch passieren kann. Und dass man da auch ein bisschen ausgeruht und sich dann wirklich auch an die Fakten hält. Was weiß man denn wirklich auch? Also es gab ja zum Beispiel auch dieses Thema Hunderte von Demonstranten demonstrieren vor dem Hotel von Eden Golan und in Wirklichkeit war das das Rathaus von Malmö. So, und das wurde immer weiter geschickt und das ist natürlich auch so eine Geschichte, da muss man auch ein bisschen so einen Blick darauf haben, ja, dass das natürlich auch kommt, dann muss man sich damit beschäftigen, aber sich nach Möglichkeit da auch nicht selber auch so mitreißen zu lassen, aber letztendlich auch im Grunde genommen als normaler Twitter-User, der vielleicht nur zu Hause sitzt und das vom Fernseher oder von Deutschland aus beobachtet, nicht immer jeden Mist dann auch reposten, sondern auch irgendwie gucken, ist das eine gute Quelle und möglichst auch nicht die jede blöde Sache irgendwie zu liken oder eben halt auch zu reposten. Und das ist eben halt ja auch so eine Geschichte. Die Welt ist ja schon ein bisschen verrückt genug und das Ganze muss man natürlich auch nicht noch extra mit seinem eigenen Account, wo auch immer man da irgendwie ist, beflügeln. Ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr schön, dass die eigentliche Musik auch mehr Inhalt war im Finale, als es dann die Intervall-Acts irgendwie halt waren. Ich will nur noch mal ganz kurz, am Ende des Tages muss ich sagen, diese Einblendung mit, aber ich fand es eigentlich nur noch blöd. Weil ich muss sagen, wir wissen das ja alle, die vier Abbas wollen nicht mehr auf die Bühne. Und wollen geschweige denn überhaupt auf der Bühne singen. Aber ich muss mir eigentlich auch nicht noch einen Werbefilm von ABBA Voyage dann jetzt wieder angucken. Es waren jetzt diese 50 Jahre, ABBA hat den ESC gewonnen, alles richtig. Aber wenn es auch keine Möglichkeit gibt, dass die irgendwie noch auf die Bühne kommen, dann muss ich sie auch nicht als Avatare da irgendwie halt sehen. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber es brauchte eben nicht ein Justin Timberlake oder so. Auch der Auftritt von Loreen fand ich unspektakulär, hätte man drauf verzichten können. Und ich finde, es waren so viele tolle Beiträge auch dabei. Es gibt vielleicht 2, 3, 4, die ich nicht so toll fand, aber letztendlich habe ich, wie immer, wie ich das auch schon vorher, bevor das hier losging, angekündigt habe, man singt und klatscht irgendwie bei allem irgendwie mit und findet das toll und man sagt sich in dem Moment, Mensch, die spielen heute den ganzen Abend meine Playlist und das ist irgendwie so und man kann im Grunde fast jeden Titel mitsingen und so weiter und das macht es ja auch und deswegen fahre ich da auch immer wieder gerne hin und ich bin auch immer wieder gerne in der Halle und überwiegend kann man einfach auch sagen, Mensch, mal wieder ganz normale Leute und das ist halt wirklich, das ist auch wirklich das Schöne an diesem ganzen Wettbewerb und kann ich jedem, ich sag mal so, ich kann jedem es empfehlen, auch mal vorbeizukommen, kann auch aber jedem davon abraten, also es ist nicht wie ein normales Konzert, manchmal kann man bestimmte Sachen nicht so sehen, wie man das vielleicht im Fernsehen sehen würde, aber man ist mal mittendrin, also die ganze Welt schaut in dem Moment auf diesen ESC, du bist da mittendrin und das ist natürlich alles ganz ganz groß und das wird's auch in den nächsten Jahren wird das so bleiben und dass sich so ein ESC immer mal weiterentwickelt und das ist alles ganz klar, aber dass sich das auch wahrscheinlich hoffentlich auch mal wieder alles so ein bisschen einruckelt. Ja. Show an sich, da du sie gerade angesprochen hast, ich fand die Halbfinals stärker, also so was einfach, was Eröffnungsakt anging, Intervall, Loreen musst du natürlich mit reinnehmen, ist ja klar, hallo, die hat das Ding da nach Schweden geholt, aber fand ich den Auftritt jetzt auch nicht geil und weiß ich nicht, so von den Einspielern her und so, da hattest du vorher bessere Sachen und natürlich, was so jetzt so im Nachhinein auch so absolut mich immer noch sowas von verstört zurücklässt, war diese Ode auf Martin Österdahl, die irgendwann im Finale mittendrin kam. Ich hoffe wirklich, da haben sehr viele Länder Werbung gezeigt, weil das war so seltsam, diese, ja, wie soll man es nennen, diese Hetero-Hymne auf Martin Österdahl von Linda Woodruff, das war, das ist, ach ja, da war das. Wenn man sich, ja, das, genau. Wenn man sich das im Nachhinein anguckt, das wird immer absurder, ja. Also dass sie da so eine, weiß ich nicht, so eine Eisprung-Performance in Richtung Martin Österdahl machen, das ist, ja, mir fällt dazu nichts mehr ein. Einfach nur, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich schon gedacht, das passiert jetzt nicht wirklich, das ist nicht deren Ernst. Es geht natürlich auch völlig schief, wenn man sieht, was er so an Kommunikation vergeigt hat dieses Jahr. Und, ja. Oh Gott. Wer hat sich's ausgedacht? Ja, aber da ist es dann natürlich der Gap. Wahrscheinlich haben sie das irgendwann, keine Ahnung, noch im alten Jahr oder Anfang des Jahres aufgenommen. Da war die Auch Welt, da war es schon nicht angemessen. Ja, also das war dann so ein bisschen so, wie man halt Jan-Ola Sand früher dann abgefeiert hat und so weiter. Und wahrscheinlich war das dann nicht mehr so zu ändern. Das ist natürlich irgendwie, aber ja, ist da wollte man was Gutes tun und in dem Falle ist es dann irgendwie auch ein bisschen. Aber das ging mir auch so. Also das Finale, wahrscheinlich das Semi ist so ein bisschen, um auch selbst den Mainstream so ein bisschen anzuschmeckern. Irgendwie guckt euch das an und das Finale guckt sowieso jeder. Und da kann man dann so ein bisschen auch den Gang runterschalten. Ich sag mal, selbst dass am Anfang man einen Film gesehen hat, wo die Viktoria von Schweden die Welt eingeladen hat, irgendwie den ESC zu schauen. Monarchie raus aus der Scheiße. Und die war dann irgendwie halt auch da in der Loge dann irgendwie so damit. Selbst das war dann irgendwie letztendlich auch dann nur so ein kleiner Hint. Ich find's okay, so dass man das irgendwie halt, es war aber noch so witzig. Jan Böhmermann meinte dann irgendwie halt auch so, ja, also sonst ist man ja so für Demokratie, aber in dem Fall macht man dann wieder einen auf Monarchie und geht dann schon und so weiter. Ja gut, ist dann auch irgendwie ganz, ganz lustig. Aber ich würde mir mal wünschen, eher normale Intervall-Acts irgendwie. Klar, irgendwas muss man ja tun. Wir haben ja hier in Hamburg in unserer ECG-Gruppe, wir haben ja eine Woche vor dem ESC, haben wir ja auch eine Preview gemacht und wir haben halt festgestellt, die halbe Stunde, wir hatten das so mit so einem, man konnte dann per Handy irgendwie abstimmen und dann haben wir das dann am PC so zusammengebaut, hat dann aber letztendlich auch eine halbe Stunde gedauert und da weiß man halt, ja, da braucht man irgendwie was, damit man die Leute so ein bisschen unterhält und so, ist auch alles gar keine Frage, aber dann nicht so mit so halbseidenen Geschichten und so gerne, wie ich aber immer abfeier, aber das war mir jetzt ein bisschen zu viel Werbeblock. Wahrscheinlich haben sie vielleicht sogar auch ein bisschen was dafür bezahlt, dass das dann so, aber ich meine, ich war ja selber in London und habe mir das auch angeschaut. Das war schon okay, aber so teilweise, so wie das jetzt da, also die Figuren so im Normalfall, wenn sie sich dann so bewegen, es sieht dann doch eher aus so wie PlayStation, ne? Also es ist halt, dann ist es auch gar nicht mehr so geil. Und dann muss man dann auch so sagen, ja, ist auch in Ordnung, die sind jetzt auch alle schon über 70 und wollen dann nicht mehr auf die Bühne, es ist alles in Ordnung, aber dann lass die Aber-Sache irgendwie auch wirklich. Also das ist dann auch, ein bisschen zu werblich dann irgendwie halt auch, ne? Naja, sie können ja aber nicht ganz rauslassen. Doch, ich glaube, in dem Fall kann man es dann rauslassen. Also ich glaube schon, dass wenn man nicht die Möglichkeit hat, diese Künstler nochmal auf die Bühne zu kriegen, dann macht es nicht. Oder ja gut, da gab es ja auch dann Filmeinspieler und so weiter, dann macht man es vielleicht darauf, aber dann macht nicht so irgendwie, oh, weil wir sie nicht auf die Bühne kriegen und ja, sie spielen ja immer so mit diesem Ding, wir haben uns ja nie aufgelöst und vielleicht kommen wir, die werden nicht wiederkommen. Irgendwann wird dann der erste Mal von denen mal sterben, dann geht es sowieso so nicht mehr und dann ist das halt auch gut, aber das ja, soweit zu meinen Hasstiraden im letzten Drittel. Jetzt einfach mal ein Aber-Hass reingeballert. Ja, genau, kriegen wir wieder Post. Es ist für uns alle die 10. Stunde gerade. Genau. 10. Stunde genau. Musik bei Frau Herzog hatte ich damals, das war furchtbar. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen den Sack jetzt mal zu. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause. Wir gucken dann mal, wann wir wieder den Faden aufnehmen. Und jedenfalls wieder eine schöne Saison mit dir, Sonja. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Dass wir uns vor allen Dingen auch jetzt mal des Öfteren auch mal dann vor Ort auch wirklich gesehen haben. Ja, also, ne, das ist ja, das hat ja, da hat uns ja Corona sehr lange einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war dann immer so eine Homeoffice-Version. Und wir haben dann tatsächlich auch mal uns da auch getroffen. Wir haben auch viele andere tolle, nette Leute dort auch getroffen und ja, alles wieder ganz schön und wir haben auch nach unserer Pause ja so wieder schön dann den Faden aufgehängt und wir sind auch schon das ein oder andere Mal, haben uns auch Leute dann auch gelobt. Wir haben ja auch eine tolle Podcast-Community mit ESC-Update, mit ESC-Schnack, mit Merci Cherie, die ja auch sehr viel auch Content geleistet haben in der letzten Zeit, in den letzten 2 Wochen, während hier Eurovision so richtig dann aufgedreht ist. Die haben auch tollen Content, kann man auch im Nachhinein immer noch sich gut anhören. Und auch bei uns sind die Aufrufzahlen erheblich auch in die Höhe geschnellt in der letzten Zeit. Und das dafür nochmal auch vielen Dank, dass ihr uns auch hier so die Treue gehalten habt. Denn dafür machen wir das ja auch hier alles. Wir machen das ja nicht nur irgendwie hier für uns alleine. Sonst könnten wir ja hier ein Zoom-Meeting machen und könnten drüber sprechen und dann wäre das gut. Aber es scheinen ja auch Leute zu interessieren, was wir hier zu sagen haben. Und das werden wir auch immer so weitermachen. Ja, das ist dann. Du hast mir nicht gesagt, dass hier jemand zuhört. Ich dachte, das wäre wie unsere kleine, feine Peer-Group da in den Proben. Das ist einfach, das waren ja wie Reaction-Videos, ohne dass es jemand aufgenommen hat. Ja, genau. Oh my God. Ja, genau. Nee, das war, glaube ich, eher so eine etwas abgeklärte Runde. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Das war der ESC Green Room. Ja, ich muss jetzt mal, wie heißen wir eigentlich? Dings. Der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media freuen, aber auch über Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern auf bei Twitter, bei Apple Podcast und YouTube. Und wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Ja, Sonja, dann würde ich sagen, bis bald und dann erstmal eine schöne Zeit und dann werden wir uns jetzt erstmal von den Strapazen dieser Woche auch erstmal ausruhen. Also, bis dann, ne? Tschüss! Linke Seite, Digga. Tschüss!